Mittags, Frühstück, Lunch Break. Hat uns denn jemand nun endlich? So, es ist 12 Uhr und ihr hört die Sendung Mittagspause im Programm von Radio Blau. In Leipzig ist es ein bisschen wärmer als gestern, es sind ungefähr 12 Grad Celsius, aber es kann sich auch noch etwas erwärmen im Tagesverlauf. Ich habe mal recherchiert, der heißeste und wärmste 13. Mai in der Wettergeschichte von Leipzig war übrigens der 13.05.1945 mit 33,4 Grad Celsius in Leipzig. Ja, ich habe mich wieder rausbegeben und sitze mal wieder an der Elster. Die Natur hat ja manchmal auch was Beruhigendes, wenn sie uns nicht gerade mit Pandemien beglückt. Ja, und in diesen Pandemien spielen Zahlen immer eine große Rolle, auch Schätzungen von medizinischen Häufungen. Und wir hören deswegen heute mal ein Gespräch mit dem Mathematiker und Biometriker Professor Dr. Gerd Antes. Der hat sich mit dem Thema der Digitalisierung in der medizinischen Forschung beschäftigt und natürlich Musik. Damit fangen wir auch an, wir hören erstmal die goldenen Zitronen. Wer mag schon diese Tage, an denen es passiert, wenn man zu Action bereit ist und einfach nichts draus wird? Doch noch haben wir Schwung, wir tragen keinen Bart, was unsere Freundschaft erhält. Wir glauben, wir sind stark. Ja, Professor Dr. Gerd Antes ist Mathematiker und Biometriker und er hat im Interview gesprochen mit der Redaktion Wir mischen uns ein von Radio Frei Ende Februar über Digitalisierung in der medizinischen Forschung, künstliche Intelligenz und Big Data. Technische Lösungen können da ja was helfen, müssen aber auch gut überwacht und kontrolliert werden, so sagt Professor Gerd Antes. Auf der Veranstaltung hat unser heutiger Interviewpartner, Professor Dr. Gerd Antes aus Freiburg, er selbst ist Mathematiker und Biometriker, aber schon sehr lange im medizinischen Bereich forschend tätig, dort einen Vortrag gehalten zum Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Big Data. Was bedeuten sie für die Gesundheitsversorgung und Forschung? Und deshalb haben wir uns gedacht, wir fragen ihn doch mal, ob er heute bei uns in der Sendung sein will, und er hat erfreulicherweise Ja gesagt. Deswegen hören wir jetzt hier Professor Dr. Gerd Antes zum Thema Big Data, Irrwege und Chancen. Wie und warum hast du denn angefangen, dich damit zu beschäftigen? Der Anlass war, nachfindig gesehen, sehr witzig. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt Laborjournal, und die hat im Sommer eine Ausgabe, wo Autoren gezielt aufgefordert werden, sich alles von der Seele zu schreiben, was sie sonst nicht loswerden. Also was sonst keiner publizieren würde. Und da wurde ich auch gefragt, 2015. und wusste nicht so richtig, was mich denn so richtig ärgert. Und dann kam ich aber sehr schnell drauf, dass die ganzen Versprechungen, die mit Big Data und Künstliche Intelligenz verbunden werden, die es ja schon seit über 10 Jahren gibt, nicht funktionieren können. Und habe das dann zum Anlass genommen, den ersten umfassenden Artikel dazu zu schreiben. Und der war sozusagen für die wissenschaftliche Welt böse. Sehr böse, und aber auch sehr treffend und sehr scharf argumentiert. Und viele der Argumente stehen eigentlich heute noch. Und das hat dann die ganze Lawine losgetreten, die in den folgenden 5 Jahren bis heute stattgefunden hat. Vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen, was sind diese Versprechungen, die du da speziell auch kritisierst und beschreibst? Also könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, aber in Kürze und zusammengefasst, wir müssen nur die Welt verdrahten oder auch mit WLAN und anderen elektronischen Mitteln zusammenschließen, sodass jeder mit jedem pausenlos kommunizieren kann und wir vor allen Dingen an alle Daten rankommen und dann wird die Welt besser, weil wir alles wissen, über dieses Wissen alles verbessern können, Krankheiten vermeiden können. Im Extremfall bis dahin gehend, dass wir dann Versprechungen hören, in 10 bis 20 Jahren gibt es keinen Krebs mehr. Und das ist natürlich erstens wissenschaftlich grober Unfug, darauf kommen wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen. Aber zweitens ist es, das ich nenne es immer ein trojanisches Pferd der Internetgiganten, also der Großindustrie von Google bis Amazon, die darüber versucht, die Welt sich zu eigen zu machen. Und alles, was als Ziel dann übrig bleibt, ist, Bürger, Hörer oder Nutzer möglichst lange an ihre Plattform zu binden, weil über die Verweilzeit und die Aufmerksamkeit die Werbekosten, also wir kennen ja alle im Internet rechts eine Spalte, wo Google dann Werbung einspielt, diese Werbekosten gehen explosionsartig in die Höhe, wenn viele Menschen diese Plattform nutzen. Und deswegen ist das das verdeckte Ziel, und hat damit mit Wissenschaftlichkeit nicht das Geringste zu tun. Ich habe jetzt auch den Vortrag von dir nicht ganz gehört, deswegen Roni hat mir so ein paar Fragen mit auf den Weg auch gegeben. Und zwar, sie hatte sich besonders noch gemerkt, dass du Digitalisierung auch als neue Religion dargestellt hast und auch als Abschied von der Wissenschaft. Das klang ja gerade schon ein bisschen durch. Was genau ist damit gemeint oder welche Beobachtung gibt es da konkret dazu? Mit Wissenschaft versucht ja Wissen zu schaffen, wie der Name sagt. Und das sehr systematisch. Deswegen ist es einerseits immer mit Fehlern verbunden. Also es gibt keine Wissensgenerierung ohne Fehler. Und deswegen ist die richtige Behandlung von Fehlern ein unverzichtbarer Teil von Wissenschaft. Und zweitens gibt es Irrwege. Also gute Wissenschaft ist immer auf der Suche, greift immer auch bestehendes Wissen an. Ganze Wissensgebäude zum Einsturz, also als wenn ich mal ein paar hundert Jahre zurückgehe, früher war das Atom bestehend aus 3 Teilchen und dann wurde es immer verfeinerter und heute wissen wir, dass es viel mehr Teile gibt. Das sind einfach Modelle, wie die Wirklichkeit beschrieben wird, die dauernd erneuert werden. Und das ist überall so und wenn man diesen Ansatz verlässt und das ist gerade passiert. Die Versprechung, dass ich mit vielen Daten alles verbessere und mehr Wissen habe, hat auch sozusagen im Nebengang dazu geführt, die Fehlerkultur, also die bewusste Bearbeitung und der Umgang mit Fehlern zu vernachlässigen oder auch völlig zu vergessen, das ist ein dermaßen fundamentaler Fehler, dass man das nicht mehr mit Wissenschaft vereinbaren kann. Und wenn man das weiterdenkt, und das ist völlig naheliegend, da gibt es auch, also ich erfahre da nie Widerspruch, wenn das ernsthaft diskutiert wird, dann wird das Ganze zu einer Ideologie, die relativiert umgesetzt werden muss und die Relativierung immer weniger wird. Das sieht man auch bei uns. Also wir haben da als Staatsziel, wir müssen im Weltwettbewerb bei der Digitalisierung unsere Vormachtstellung behalten. Und wenn man das dann noch ein bisschen weiter treibt, dann wird es zur Religion. Dann wird es irgendwo vergöttert und die Anbetung von Daten, wie wir sie heute sehen, überall lesen können, die hat etwas Religiöses. Das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal vor 3 Jahren geschrieben und auch gesagt. Und auch daran gibt es eigentlich keinen Zweifel. Und genau, Religion, vielleicht nochmal als Stichwort aufgreifen, dient ja auch natürlich immer dazu, bestimmte sozusagen Herrschaftsverhältnisse aufrechtzuerhalten oder auch bestimmte Menschengruppen auf der einen Seite zu unterdrücken und auszubeuten und anderen sozusagen andere Positionen zu geben. Das klingt auch so ein bisschen so, als wäre das mit Big Data vielleicht auch verbunden. Und deswegen nochmal die Frage oder an dich, wie siehst du das? Und vor allen Dingen auch noch, wer genau profitiert denn jetzt davon oder wer treibt denn auch diese Entwicklung voran? Also jede Religion und alles Religiöse hat immer auch einen Aspekt oder eine Dimension Sicherung von Herrschaftswissen. Würde ich völlig damit übereinstimmen. Und in dem Fall hier ist es natürlich einmal die Vormachtstellung und auch die Machtübernahme durch die Internetgiganten, die viel weiter vorangeschritten ist, als die meisten wahrhaben wollen. Auch das kann man heute überall nachlesen. Und der Aspekt dabei ist der, dass jetzt, wenn ich weitergehe, zum Beispiel die Abschaffung von Bargeld dazu führt, dass jeder sich Geräte kaufen muss. Also sowohl Hardware wie auch Software sichert die Machtposition ab, indem ich Dinge abschaffe, mit denen ich einfach leben kann. Und das ist heute schon so. Wenn ich zum Beispiel nach Melbourne gehe, dann kann ich dort den Nahverkehr nicht mehr benutzen, um ein kleines Plastikteilchen, eine Karte, die ich aufladen muss, um dann das Ticket zu bezahlen, wenn ich mit der Straßenbahn fahre. Schweden ist auf dem gleichen Weg. Also ich werde völlig abhängig von den Geräten. Wenn ich zum Beispiel Internetbanking machen will bei uns, dann habe ich jetzt schon als zweite Sicherungsmaßnahme, dass ich etwas, was mir auf dem Schirm geschickt wird, abscannen muss und dann einen Code kriege, den ich wieder eingeben muss, um eine Überweisung zu machen zu Hause. Oder ich muss mir wieder ein Gerät schicken lassen. Also das im nächsten Schritt verbunden mit der Abschaffung von Bankfilialen auf dem Land führt dazu, dass zum Beispiel der alte Mensch nicht mehr seine Banksachen erledigen kann, ohne jetzt über ein paar Dörfer in die nächste Bank zu fahren, was er ohne Auto nicht kann oder ohne Führerschein. Und das Ganze führt dazu zu einer Abhängigkeit von diesen technischen Entwicklungen, die ist jetzt schon atemberaubend, wird von vielen Leuten nicht gesehen, aber wie das in 5 oder 10 Jahren aussieht, das wage ich mir kaum vorzustellen. Und kannst du dir auch vorstellen, dass es da irgendwie einen progressiven Einsatz von solchen Technologien gibt oder dass man diese Entwicklung durch was auch immer, seine staatliche Regularien oder ja andere Instrumente, die vielleicht noch auch zu finden sind, kontrollieren oder auch irgendwie nutzen kann? Ja, jede Menge. Man muss einfach die Entscheidung machen und da scheiden sich dann auch die Begriffe. Künstliche Intelligenz ist nirgendwo sauber definiert, weil schon der Begriff der Intelligenz ja extrem schwierig ist. Was ist eigentlich intelligent? Was ausgenutzt wird, dass diese Botschaft, die mit dem Begriff verbunden ist, so positiv ist, dass keiner genau hinschaut und das hinterfragt. Wenn ich das ernst nehme, dass künstlich Entscheidungen gefällt werden, die den Menschen, beim Skat würde man sagen, überstechen, dann kann das ein Desaster werden. Und das letzte Beispiel dafür ist die Boeing 737 MAX mit 350 Toten ungefähr, die abgestürzt sind, die zwei Flugzeuge in Äthiopien und in Indonesien, weil man dem Piloten die Entscheidung abgenommen hat und ihnen keine Möglichkeit gegeben hat, sie zu übernehmen. Wieder als die Gefahr völlig klar am Himmel stand, ein paar Minuten, dass sie abstürzen werden. Auf der anderen Seite, also ich nenne das immer, das sind Herrscher oder die Meister von uns. Auf der anderen Seite, elektronische Hilfsmittel als Knechte einzusetzen, in der Altenpflege zum Beispiel, oder als Alarmsignale zum Beispiel vorstellbar, ein kleines Gerät, das ein Mensch trägt, das merkt, wenn es nicht mehr senkrecht hängt, sondern waagerecht, das heißt, der Mensch ist gestürzt. Und wenn es dann keine Bewegung gibt, die nächsten 3 Minuten, dann könnte dieses Gerät automatisch Alarm beim Rettungsdienst auslösen und damit könnten, glaube ich, viele Menschen vor schweren Schäden bewahrt werden. Zumindest aber auch schnell gefunden werden, wenn sie alleine wohnen, einfach gefallen sind und nicht wieder hochkommen. Oberschenkel-Halsbruch ist ja weit verbreitet. Und von der Sorte gibt es ganz viel. Kinderdiabetes zu überwachen, wenn die Mutter nicht in der Nähe ist, ob das Kind sich vernünftig verhält. Also gibt es jede Menge unterstützende Funktionen, die technisch sehr, sehr leicht realisiert werden können, weil die neuen Geräte halt alle nur noch minimalen Umfang haben. Das würde ich sehr positiv sehen. Aber man muss die Grenze ziehen und vor allen Dingen, die müssen überwacht werden, die müssen auch genehmigt werden, um Vergleich zu bringen mit Arzneimitteln. Alles, was bei Arzneimitteln gemacht wird, muss da auch gemacht werden. Und da sind wir gegenwärtig in einer fatalen Fehlentwicklung, weil genau dort unter den Schlagworten Innovation, Start-up, all die Dinge nicht gemacht werden, die gemacht werden müssten. Und es klingt dann jetzt eher so, als wenn die Institution, die dann diese Regeln oder wie auch immer einführt, dass das von staatlicher Seite passieren muss? Oder passiert das auf EU-Ebene? Oder gibt es da vielleicht auch global schon Bestrebungen, sich da abzusprechen oder das irgendwie zu steuern? Es gibt die Bemerkungen oder Bestrebungen ganz klar bei der EU. Es gibt auch die Forderungen in Deutschland natürlich auf nationaler Ebene. Aber die Macht, und das ist eine eigenartige Faszination in Verbindung, ich sage immer in Komplizenschaft, mit der ökonomischen Faszination, die dahinter steckt. Also wir sind auf dem Wege dahin, unsere Welt zu verbessern. Und dabei völlig vergisst, das ist das Fatale, die klassische Bewertung von Geräten, von Arzneimitteln, von allem, was neu ist, ist immer ein Dreibein aus Nutzen, Risiko und Kosten. Und wenn der Nutzen nicht ganz klar im Vordergrund steht, dann ist es zumindest bei Arzneimitteln so, dann wird es nicht genehmigt. Und auch eine Grundregel, wenn ich Nutzen habe, kriege ich den Nutzen nie ohne Risiko. Also dieses Schlagwort bei Arzneimitteln, wenn es garantiert keine Nebenwirkung hat, dann hat es auch garantiert keine Wirkung. Das gilt auch generell. Und diese Regel wird bei der technologischen Entwicklung gegenwärtig vorsätzlich und massiv verletzt, indem nur noch der Nutzen betont wird und jede Risikodiskussion unterdrückt. Jetzt vielleicht nochmal kurz zurück zum Anfang des Gesprächs. Da war ja auch das Beispiel irgendwie, dass man vielleicht glauben könnte, dass Krebs dann noch irgendwie heilbar wäre. Also genau, wenn man das jetzt so hört, klingt natürlich sehr gut, würden sich wahrscheinlich sehr viele Menschen wünschen. Die Frage wäre halt, wenn man das jetzt so rausliest aus diesen Big Data Entwicklungen auch und du aber auf der anderen Seite sagst, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, wie kommt denn dann jemand, der sich vielleicht nicht so tief auskennt mit der Materie und dem Thema, wie kommt er dann innerhalb von diesem ganzen Wust zu so einer Art Wahrheit oder irgendwas, dem er folgen kann? Wie würde das denn gehen oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten? Ja, da ist man in der üblichen Falle, dass im Internet 95% Unwahrheit steht. Also wie finde ich die Stellen, die mir zuverlässige Informationen gibt? Und da gab es den Ansatz zum Beispiel in der Medizin von Bundesministerium für Gesundheit, eine vertrauenswürdige Plattform für Informationen zu schaffen. Das ist aber gegenwärtig wieder eingeschlafen. Aber wir brauchen irgendetwas, wo der Normalbürger, der nicht tief in den Dingen drinsteckt, irgendwie, naja, wie soll man sagen, ein Qualitätssiegel sieht, den Sachen hier kann ich trauen. Und da sind wir ganz, ganz schwach gegenwärtig. Und was diese Versprechungen zu Krebs angeht, das ist natürlich teilweise Hanebüchen, wenn dann auch von Ministern versprochen wird, dass wir in 10 Jahren, oder das Ziel des Regierungsprogramms ist, in 10 Jahren den Krebs zu besiegen. Das ist in jeder Beziehung Unfug. Erstens gibt es nicht den Krebs. Ja, es gibt ganz verschiedene Dinge, die Weichteilkrebs, ja, verschiedene Organe, die alle strukturell völlig verschieden sind. Und selbst in einem Organ sind die Krebsarten, je nachdem, was die genetische Ursache ist, völlig verschieden. Zu glauben, dass man das alles abschaffen kann in 10 Jahren, ist völlig, also wirklich hanebüchen Unsinn. Und das Zweite ist, wir müssen irgendwie sterben. Also man würde dann sozusagen die Todesursachen nur verlagern. Keiner stirbt mehr an Krebs. Dann würden relativ gesehen die Schlaganfälle und Herzinfarkte zunehmen. Und die würden alle vielleicht auch ein wenig abnehmen, weil wir älter werden. Aber das Problem des Sterbens werden wir, auch wenn gegenwärtig selbst daran schon Forscher arbeiten, nicht auflösen. Und insofern wird sich auch grundsätzlich an der Situation nichts ändern. Auch nicht mit der Hilfe von Big Data. Und vielleicht nochmal kurz für mich, wie genau entsteht denn durch Big Data der Eindruck, dass das überhaupt möglich wäre? Also weil es sind ja immer noch Medizinerinnen, die auch fachlich die Kompetenz mitbringen, das irgendwie einzuschätzen. Das sind eben nicht nur Mediziner, sondern die öffentliche Meinung wird viel mehr und immer öfter von Informatikern dominiert, die dann irgendwie vom Jargon her wie Mediziner klingen. Aber dieser Eindruck, wenn ich alle Daten habe, weiß ich alles, führt dann in die nächste Falle, dass ich dann mit allen Daten auch genau die Ursachen weiß. Und das ist eine der wissenschaftlich gesehen größten Fehlschlüsse. Daten sind nicht gleichbedeutend mit der Erkenntnis von Kausalursachen. Also Kausalursachen in dem Sinne, dass ich weiß, da ist die Ursache und dann ist das die Folge. Das berühmteste Beispiel dafür ist Rauchen und Lungenkrebs natürlich, wo es mal gelungen ist mit sehr viel Anstrengung vor Jahren. Aber diese feinen Nuancen, ob ich jetzt in der Ernährung, was weiß ich, abends noch Brot essen soll, also da gibt es ja jede Menge Blüten im Internet, die alle völlig unbegründet sind, die aber alle daherkommen, dass man glaubt, man hat die Daten und damit kann man jetzt beweisen, das ist die Folge. Und wenn man genauer hinguckt, und das habe ich jetzt in der Berufspraxis bald Jahrzehnte gemacht, dann sieht man sehr schnell mit der entsprechenden Ausbildung, dass es völlig unhaltbar ist. Und zwar nicht ein bisschen unhaltbar, sondern völlig unhaltbar. Und braucht es da jetzt vielleicht so einen Massenaufstand von Ärztinnen oder Fachexpertinnen, die sich da irgendwie reindrängen in dieses Business, was es ja auch da ist, was von Informatikern betrieben wird? Oder wie kommen wir da jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu irgendwas Sichtbarem, dass sich das wieder ändert vielleicht? Also meine Hauptparole ist immer, also jetzt kein Massenaufstand, sondern eher eine Rückbesinnung auf den Anspruch, Qualität zu liefern. Weil der Qualitätsanspruch in der gegenwärtigen Diskussion völlig verschwunden ist. Also auch jetzt für euren Sender vielleicht kann ich mithelfen, das auch ein bisschen in die Richtung zu steuern. Guckt mal hin, wo jetzt bei einzelnen Versprechungen wirklich damit verbunden ist eine Aussage, wie sicher wird das eintreten, wie groß ist die Qualität dieser Versprechung. Mhm. Und dann kann ich vorhersagen, der Fund auf der Suche nach Qualität, der wird null produzieren, weil das systematisch weg ist. Dann ist man wieder bei dieser Ideologie-Debatte und bei der Ideologisierung. Es wird einfach versprochen und dann mit hoher Frequenz wiederholt. Und damit ist ja auch eine Grundregel, wenn ich 10-mal was Falsches sage, dann wird es irgendwann richtig, weil es reproduziert wird und Leute ohne Nachdenken das Gleiche behaupten. Und eine Rückbesinnung und gerade auch als Forderung an die Mediziner und die Gesundheitsfachberufe auf den Qualitätsbegriff, was tut ihr da eigentlich? Denkt mal wieder nach. Die würde einen Riesenschwenk zur Folge haben, aber gegenwärtig ist der nicht zu sehen, außer in kleineren Organisationen. Also ich selbst habe sehr, sehr viele Veranstaltungen dazu, wo ich dann auch ganz gezielt eingeladen werde. Aber der große Massenauftrieb ist gerade auf der anderen Seite. Also dass wir jetzt irgendwie ein Verhältnis von 90 zu 10 oder 80 zu 20 haben von den Zukunftsversprechern ohne großes Nachdenken. Klingt auch so wie ein bisschen Fake News auf politischer Ebene oder in sozialen Netzwerken, sagen wir jetzt mal. Das gibt es also auch in der Medizin, habe ich so gerade gelernt. Ja, noch schlimmer. Fake Science. Also ich habe jede Menge Passagen in den Vorträgen, wo ich, und es ist sehr schlüssig, ich muss nur aus Zeitschriften Dinge rausnehmen, wo jetzt von Fake News der Übergang ist auf Fake Science und klingt jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, ist jetzt für Außenstehende nicht leicht nachvollziehbar. Aber ich nenne das direkt Trumpismus in der Medizin oder in der Wissenschaft. Also das, was wir bei Trump beobachten, nämlich systematisches Lügen oder Ungenauigkeiten oder falsche Benutzung von Begrifflichkeiten, dass dieser, den man ja in der Allgemeinpolitik als Populismus sieht, der frisst auch an den Rändern und auch schon teilweise ziemlich tief rein die Wissenschaft an. Wir haben enorme Interessenkonflikte, wo irgendwann die Fördermittel alles andere schlagen, wo dann auch, das ist jetzt auch sehr weitgehend die Aussage, die Förderinstitutionen ihre Aufgabe vernachlässigen, genau hinzuschauen, was eigentlich mit den Fördermitteln passiert. Und dann ist man wirklich da, wo man eben auch gegenwärtig in den populistisch angehauchten Strukturen in unserer Gesellschaft ist. Und dann ist auch völlig klar, dass die Wissenschaft sich dem nicht völlig entziehen kann, weil die Wissenschaft ja ein Teil unserer Gesellschaft ist. Und was würdest du vielleicht jetzt nochmal so als finales Statement so Leuten mitgeben beim Umgang mit Big Data, Fake News und allem, was einem so jeden Tag auch begegnet und immer in größeren Ausmaßen? Schaltet euren Kopf nicht aus. Sucht auch nach Gegenmeinungen, um euch selbst ein Urteil zu bilden. Fragt vielleicht Freunde oder an anderen Stellen. Es gibt die Beiträge ja alle und das ist auf der einen Seite ein Fluch des Internets, dass so viel Falsches drin steht. Aber mit etwas Mühe findet man auch das Richtige und das Kunststück ist halt, und dann ist der ganz zentrale Begriff da, wem kann ich eigentlich vertrauen? Also sucht euch was an Wissen, an Mitteilungen, an News, dem ihr glaubt vertrauen zu können. Falls nicht Verschwörungstheoretikern zum Opfer, geht ihr nicht in die Falle. Also alles das, was ja auch überall diskutiert wird, Verschwörungstheoretiker warnen vor Impfen, jetzt gerade wieder ganz aktuell. Auf der anderen Seite Versprechungen, dass man jetzt mit allen Daten schnell einen Impfstoff gegen den gegenwärtigen Virus findet, auch wieder Unfug, wird nicht gelingen. Also denkt nach, mehr kann ich nicht raten. Und das ist nicht so einfach. wie man vielleicht glaubt, gerade auch durch die vorsätzliche Verwirrung und durch die vorsätzliche Verbreitung von Falschmeldungen und Fake News. Vielen Dank. Das klingt schon mal gut insgesamt. Und vielleicht eine letzte Frage, beziehungsweise die vorletzte Frage, die ich immer stelle, ist so, was wärst du denn noch gerne gefragt worden oder worüber hättest du noch gerne erzählt in diesem Interview? Man könnte ja fragen, der Begriff Falsch-Positive klingt erstmal sehr unverständlich für die meisten Menschen. Was ist denn darunter zu verstehen? Und dann hätte ich geantwortet, oder ich könnte auch jetzt noch antworten, dass bei der Suche nach Ursachen, also nach kausalen Gründen, notwendigerweise die Wissenschaft immer Fehler produziert. Sie muss es. Geht nicht ohne. Und jede verantwortliche und verantwortungsbewusste Wissenschaft geht damit offensiv um und sagt das auch. Das ist so und so vertrauenswürdig. Und dann sind wir wieder beim Qualitätsbegriff. Und das ist eine fatale Aussage und die ist völlig kontraintuitiv und deswegen auch für normale Hörer nur sehr schwer oder kaum verständlich. Wenn ich mehr Daten habe, wird uns jeden Tag von morgens bis abends vermittelt, das ist auch mehr Wissen. Und das ist fundamental falsch. Und dafür braucht man jetzt wirklich eine profunde Ausbildung, um es wirklich zu verstehen. Aber als Message, als Botschaft kann man sagen, wenn ich mehr Daten habe, dann kann das umschlagen ins Gegenteil in der Technik. Bei Ingenieuren nennt man das Rauschen. Und dann sind die richtigen Botschaften die Signale. Und alles, was das dann verschwimmen lässt und unsichtbar macht, ist das sogenannte Rauschen. Und was dann passiert ist, dass die Signale im Rauschen untergehen, wenn ich zu viele Daten habe, und dann wird meine Situation schlechter und dann habe ich sozusagen einen perfekt gedüngten Nährboden für Fake News, weil keiner mehr durchblickt, was es eigentlich ist, selbst die Leute, die es grundsätzlich verstehen. Wort verfolgen und Scheiß, hängt seine Brüder als Pelze in den Schränken. Und die Mörder, sie sind auch frei. Tiere zu killen ist leichter als die Menschen. Und die Tapir, und die Pinguine und die Elche und der stolze Adler und die Ratten und der Wolf. Fokus Europa-Nachrichten für Mittwoch, den 13. Mai 2020. Zunächst einmal der Überblick. Ungarisches Gericht spricht diskriminierten Roma-Kindern Entschädigung zu. Asylanträge in der EU gehen um ein Viertel zurück. Schüsse auf kubanische Botschaft in Washington. Anschläge auf Geburtsstation in Afghanistan. Und jetzt die Nachrichten im Einzelnen. Das ungarische oberste Gericht hat den Familien von 60 Roma-Kindern eine finanzielle Entschädigung zugesprochen. Die Kinder waren in der Schule jahrelang getrennt von den anderen unterrichtet worden und durften nicht am Schwimmunterricht und an Ausflügen teilnehmen. Getrennter Unterricht aufgrund von Herkunft ist in Ungarn illegal. Das Gericht bestätigte damit das Urteil der Vorinstanz, das Ministerpräsident Orbán als ungerecht bezeichnet hatte. Die Klage gegen die Grundschule und die kommunalen Behörden hatte eine Kinderrechtsorganisation im Namen der betroffenen Familien geführt. Ihnen steht nun eine Entschädigung von ungerechnet knapp 300.000 Euro zu. Die nationalistisch-populistische ungarische Regierung hatte bereits das erste Urteil scharf kritisiert. So behauptete Ministerpräsident Orbán, die Roma-Familien bekämen Geld, ohne dafür zu arbeiten. Ursprünglich hatte die Regierung sogar eine landesweite Umfrage zum Gerichtsurteil geplant, die aber wegen der Corona-Krise verschoben werden musste. Die Asylanträge in der Europäischen Union, der Schweiz und Norwegen sind im ersten Quartal dieses Jahres stark gesunken. Das berichtet die Welt mit Verweis auf bislang unveröffentlichten Zahlen der EU-Asylbehörde EASO. Demnach wurden im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 rund 25% weniger Asylanträge gestellt. Mit knapp 34.000 Anträgen liegt Deutschland hinter Spanien auf dem zweiten Platz der Ankunftsländer. Nach Angaben der Behörde liegt der Grund für den starken Rückgang unter anderem in den Corona-Bestimmungen. Diese betreffen nicht nur die regulären Grenzübertritte und Einreisebestimmungen. Zahlreiche Länder, darunter Deutschland, haben derzeit auch die Aufnahme von Geflüchteten ausgesetzt. Allerdings waren auch vor der Pandemie die Zahlen seit Jahren wegen der Abschottung an den europäischen Außengrenzen rückläufig. Bereits vor 2 Wochen gab es einen Anschlag auf die kubanische Botschaft in Washington. Dabei hatte ein 42-jähriger Mann offenbar mit einem Sturmgewehr mehrfach auf das Gebäude der Botschaft geschossen. Verletzt wurde dabei niemand. Nun hat Kuba der US-amerikanischen Regierung eine Mitschuld für den Anschlag gegeben. Es handle sich um ein terroristisches Attentat, sagte der kubanische Außenminister Bruno Rodriguez am gestrigen Dienstag. Der Grund dafür liege in dem Diskurs des Hasses gegen Kuba, den die US-Regierung befeuere. Der mutmaßliche Täter hatte in seiner Vernehmung angegeben, er sei in Kuba geboren und lebe seit 2007 als Geflüchteter in den USA. Bei dem Attentat habe er den Botschafter beim Verlassen des Gebäudes erschießen wollen. Der Washington Post zufolge zeigen Fotos den Mann in eine amerikanische Flagge gehüllt, auf der der Wahlslogan Trump 2020 steht. Bei 2 Anschlägen in Afghanistan sind insgesamt mehr als 40 Menschen getötet worden. Ein Angriff galt der Geburtsstation eines Krankenhauses in der Hauptstadt Kabul. Dort erschossen Angreifer wartende Eltern und Krankenschwestern. Auch 2 der Babys starben. Ein Teil der Belegschaft und der PatientInnen konnten sich in einen gesicherten Raum retten. Der 2. Anschlag in Nangarhar galt der Beerdigung eines Polizeikommandanten. Dort töteten die Angreifer 24 Menschen. Den offiziellen Angaben zufolge ist eine Gruppe des sogenannten Islamischen Staates für den Anschlag verantwortlich. Diese hatte sich in den letzten Jahren zunehmend in den von Terroranschlägen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen zerstörten Land angesiedelt. Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute, Mittwoch, den 13. Mai 2020, geschrieben von unserer Kollegin Pia, und dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Der Himmel ist blau, die Vögel schreien. my blood, fall in love, chew my cud, mess my head, crush my heart, molten lead, read my palm, give me some black candy. Black candy. Spinning straw into gold, it's just strike ever so. Joan of Arc, help on hay, ball and chain, kneel and pray, black candy. Down my chin, black candy, black candy, black candy, yeah, black candy, yeah, yeah, yeah, black candy, yeah, yeah, yeah, black candy, Letzte Woche ist im Verbrecherverlag eine Sammlung dreier Poeme von Aras Ühren mit dem Titel Berliner Trilogie erschienen. Und ich habe es nochmal nachgeschaut. Poeme, das sind eben längere Gedichte. Sie leiten den Verbrecherverlag unter anderem und sie haben ja mit dazu beigetragen, dass dieser Band jetzt auch nochmal herausgegeben wird. Wann sind Sie denn Aras Ühren und seinen Texten zum ersten Mal begegnet? Es war tatsächlich kurz vor seinem 75. Geburtstag, also vor 5 Jahren, so ein halbes Jahr vorher. Und da gab es einfach die Idee des Künstlers Wolfgang Neumann, den ich schon ein bisschen kannte, ein Buch zu seinem 75. Geburtstag zu machen, weil er wollte unbedingt die Texte von Aras Ühren illustrieren. Das fanden wir toll. Ich habe so gedacht, ja, der Aras Ühren, der ist nun wirklich auch in vielen, vielen großen Verlagen erschienen. Ich hatte in den letzten Jahren nichts mehr von ihm gehört und habe dann erfahren, es ist eben so, dass er so ein bisschen so zwischen den anderen Verlagen durchgefallen war, durch Inhaberwechsel etc. Und deswegen auch längere Zeit nichts mehr von ihm auf Deutsch erschienen ist, denn er ist zwar deutscher Staatsbürger, lebt hier in Berlin, schreibt aber auf Türkisch und wird dann übersetzt. Und natürlich erscheinen seine Bücher auch in der Türkei, manchmal aber wesentlich später, manchmal auch in etwas anderen Fassungen als hier in Deutschland. Und nachdem ich ihn dann kennengelernt hatte, war ich dann so angetan und war auch Christine Listau, mit der ich den Verlag zusammen mache, so angetan von ihm, dass wir gesagt haben, wir sollten auf jeden Fall noch etwas mit ihm machen und haben dann so überlegt, was können wir machen. Und damals war dann immer schon, weil ich eben sehr begeistert bin von den drei Büchern, das ist, ich kann ja auch mal die Titel der drei Poeme, die als einzelnes Buch erschienen, sagen. Die drei Poeme hießen Was will Niasi in der Nauninstraße, das ist von 1973. Dann Der kurze Traum aus Kagitane von 1974. Und schließlich Die Fremde ist auch ein Haus von 1980. Und diese drei Bände zusammen bilden die Berliner Trilogie. Einige Freunde von uns hatten uns auch erzählt, wie wichtig das gerade auch in ihrer Jugend für sie war. Und auch das jetzt nochmal zu lesen und eben daran zu erinnern, die zweite, dritte Generation von Menschen mit internationalem Hintergrund, die hier leben, können da vielleicht nochmal erfahren, wie es war, damals als sozusagen stigmatisierter Gastarbeiter, stigmatisierte Gastarbeiterin in Deutschland zu leben. Und das beschreibt Aras Özcan in diesen Poemen sehr poetisch, aber auch sehr erzählerisch. Es sind tatsächlich auch Poeme mit einem erzählerischen Charakter. Und diese Bücher jetzt nochmal zu seinem 80. Geburtstag herauszubringen, war uns da eine große Freude. Wir finden, Aras Özcan ist einer der ganz großen, ganz wichtigen deutschen Poeten türkischer Zunge, aber auch einer der ganz wichtigen großen Autoren in Deutschland. Ja, Aras Özcan, der wurde ja am 1. November 1939 in Istanbul geboren. Genau. Er wuchs da auf als Sohn eines Bauingenieurs. Die Familie kam aus Kreta und seine Mutter kam aus einer Marineoffiziersfamilie. Und er wuchs eben auf in dem Istanbuler Stadtteil Bebek und besuchte dann das amerikanische Robert College und das staatliche Gymnasium in Istanbul. Und dann entschloss er, Schriftsteller und Schauspieler zu werden. Und in diesen Berufen arbeitete Özcan dann auch in Istanbul. Und dann zog er aber eben nach Berlin, Ende der 60er Jahre. Wie kommt er denn dazu, nach Berlin zu ziehen? Also er war schon vorher, er war schon als Mitglied eines Studententheaters in Berlin, denn sie hatten eine eigene Fassung eines Brecht-Stückes erarbeitet und waren dann für Brecht-Tage eingeladen und das Stück ist auch sehr, sehr gut angekommen. Und er hatte sich dabei ein bisschen in Berlin verliebt. Das war Mitte der 60er Jahre und Ende der 60er Jahre hat er beschlossen, hier seinen Weg zu machen, hatte sicherlich vor, auch noch viel mehr fürs Theater zu machen. Interessanterweise sind dann die Stücke von Aras Özcan, die er geschrieben hat, in den 70er Jahren, die am wenigsten veröffentlicht sind. Also es gibt ein Theaterstück, das veröffentlicht worden ist von ihm, aber alle anderen Sachen sind dann gar nicht erschienen und er hat sich dann auch immer mehr auf die Poesie und in den vergangenen 30 Jahren dann immer mehr auf die Prosa konzentriert. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen skizzieren. Sie haben das ja auch schon angesprochen, eben diese drei Gedichtbände, die die Berliner Trilogie bilden. Was ist es für ein Berlin, was Özcan da beschreibt? Was sind das für Menschen, über die er schreibt? Naja, es ist das Interessante. Es gibt dann sozusagen die typische Berlinerin, die typische Berliner Witwe. Es gibt die typischen Berliner Arbeiter, die auf der einen Seite in der Naunienstraße und zum Teil eben schon in zweiter Generation in derselben Mietwohnung leben. Und diese treffen nun eben auf Herrn Niyazi, der, wie es in einem Poem so schön heißt, ihm ist der Schnurrbart weggeflattert und er musste ihm folgen, bis der Schnurrbart in der Naunienstraße ankam. Dann beschreibt er, wie die Arbeitsverhältnisse sind, er beschreibt, wie die Lebensverhältnisse sind, er beschreibt es untereinander. Er stellt es gegenüber, ohne das als schwarz-weiß gegenüberzustellen. Er skizziert beide Seiten sehr, sehr genau, um eben zu zeigen, wie das Leben sich hier gestaltete, wie die sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die Migranten der ersten Generation, wenn man so will, es gab natürlich schon vorher Migration, es gab danach Migration, aber dort gab es eben eine große Migration, es waren ja weit über 1 Million Leute in Westdeutschland und Westberlin. Und wie die hier ankamen, wie ihnen begegnet wurde, wie sie aber gleichzeitig genauso waren wie die anderen und eben doch grundverschieden. Sie kamen zum Teil aus Anatolien und hatten einige Sachen noch nie gesehen. Andererseits hatten die Berlinerinnen und Berliner, die ihnen begegneten, diese Leute und deren Kultur und deren Essen und deren Trinken und deren Feierkultur und so noch nie gesehen. Und so entstand etwas. Es entstand natürlich auch viel. Es gab auch viel rassistische Zurückweisung. Am Ende geht es aber eben darum, und damit endet auch im Grunde, oder darauf laufen dann die Poeme zu, es gibt dann die nachfolgende Generation. Die nachfolgende Generation soll sich entscheiden müssen, ob sie deutsch oder türkisch ist. Und sie ist aber einfach beides. Das Werk, das Sie auch schon ansprachen, Was will Niyazi in der Naunienstraße, in meinen Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass es eingeordnet wird als eigentlich das erste Werk eines Genres, das als Gastarbeiterliteratur bezeichnet wurde. Und jetzt ist aber ja Irren selbst vielleicht gar nicht so ein klassischer Gastarbeiter. Was ist denn das für ein Genre, in das er da eingeordnet wurde? Oder ist es auch eins, das er selbst wählen würde, um das, was er schreibt, zu beschreiben? Also es gab dieses Wort Gastarbeiterliteratur und anfangs hat sich Irren darauf eingelassen. Denn als Irren herkam 1969, hatte die Bundesrepublik auf vielleicht vieles gewartet, aber keinesfalls auf einen türkisch sprechenden Schauspieler, der hier Brecht machen will. Und er hat dann auch in vielen, bevor er Radioredakteur beim SFB für Radio Multikulti, das er auch mit aufgebaut hat, wurde, hat er in vielen klassischen Brotjobs gearbeitet, in Fabriken, als Tellerwäscher etc. Das heißt, er weiß schon auch, über welche Milieus er schreibt. Er hat damals dieses Label Gastarbeiterliteratur kurzzeitig antizipiert, weil er gesagt hat, ich bin derjenige, der diesen Leuten hier eine Stimme geben kann. Und er hat das so lange akzeptiert, bis ihm klar geworden ist, dass das eine Falle ist und dass man ihn damit sozusagen gleichzeitig wegdrängt, genauso wie man Frauenliteratur ist eben keine richtige Literatur. So ist Gastarbeiterliteratur eben auch nur etwas sehr Spezielles, das kann man sich mal angucken, aber das gehört eigentlich nicht zu uns. Und er sagt, nein, das ist gerade ganz wesentlich ein Teil Deutschlands, das ist auch ganz wesentlich ein Teil der deutschen Literatur. Und nicht umsonst ist er inzwischen Mitglied der Berliner Akademie der Künste, genauso wie viele andere renommierte deutsche Autorinnen und Autoren auch. Es ist aber noch immer ein Grenzfall und beispielsweise an den Universitäten weiß die Germanistik nicht, ob er nicht eigentlich in die Germanistik gehört oder doch in die Turkologie. Und diese Grenzfragen, die da immer wieder gestellt werden, sind dann auch teilweise sehr falsch, teilweise auch sehr verletzend. Wie aber schon eingangs gesagt, für die erste Generation, mehr noch aber tatsächlich für deren Kinder und für deren Kindeskinder, ist das Werk Aras Örens von großer Bedeutung, denn er hat es geschafft zu vermitteln, wie die Situation in den 60er bis Anfang der 80er Jahre war und zu zeigen, welche Leute dort auf welche Leute trafen. Und das ist sehr, sehr eindeutig zum einen und zum anderen, es kam sehr, sehr früh. Er war wirklich einer der Ersten, der beide Milieus kannte und der versucht hat, sie miteinander in Verbindung zu setzen. Deswegen gibt es auch viele Autorinnen und Autoren aus der zweiten, aber auch aus der ersten Generation oder jetzt auch aus der dritten Generation, die sich auf Aras Örens beziehen und sagen, das war einer der Ersten, der unsere Problematik behandelt hat. Ist es für Sie auch ein Grund gewesen, diese Berliner Trilogie, also die drei Bände, Was will Niyazi in der Naunienstraße, Der kurze Traum aus Kagitane und Die Fremde ist auch ein Haus, jetzt nochmal herauszugeben, weil es so etwas wie ein Zeitenzeugnis ist? Oder was sind vielleicht auch weitere, vielleicht gibt es auch eine Aktualität, die in diesen Texten ja auch wiederzufinden sind, auch heute, 2019? Auf jeden Fall sind diese drei Poeme Zeitzeugentexte. Sie sind aber noch viel mehr Literatur und wie jede gute Literatur haben sie oder entwickeln sie eine gewisse Allgemeingültigkeit. Und ich glaube, wenn ich diese Texte jetzt einem Flüchtling, der inzwischen genug Deutsch kann, dass er sie lesen kann, aus Syrien geben würde, dann würde dieser Flüchtling sagen, ja, davon erkenne ich wahnsinnig viel wieder. Und ich glaube auch, dass von der deutschen Gesellschaft aus es da noch immer ganz viel wiederzuerkennen gibt, also von der sogenannten bio-deutschen Gesellschaft aus. Und ich denke, dass das diesem Werk die Tiefe verleiht, aber es ging uns nicht allein um das Politische. An manchen Stellen ist ein Sachbuch deutlich besser, um das Politische herauszustellen. Es geht um das allgemein Menschliche dieser Literatur und das allgemein Menschliche, das diese Literatur transportiert. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Mittagspause im Programm von Radio Plau angelangt. Als nächstes hört ihr hier das Mittagsmagazin von Radio Korax und dann geht's weiter mit Programm von Radio Plau. Could be so exciting, could be this much fun. When this kiss is over, we'll start again. Could be so exciting. Could be this much fun. When I